Die Studie basiert auf länderspezifischen Steuerdaten, die sich mitunter nur schwer vergleichen lassen, der sogenannten Orbis-Datenbank. Verglichen wurden effektive und nominale Unternehmenssteuern in der Zeit zwischen 2011 und 2015 in der EU. Das Ergebnis: Obwohl der gesetzliche Unternehmenssteuersatz in der EU durchschnittlich 23% beträgt, müssen Firmen diesen Satz meist nicht entrichten. Im Durchschnitt seien es dann nur 15%. In Luxemburg würden 2% auf Unternehmensgewinne abgeführt, in Italien 30. In Deutschland zahlten Unternehmen im Durchschnitt rund 20% Unternehmenssteuern, etwa 10 Prozentpunkte unter dem gesetzlichen Satz. Laut Studie sind es vor allem große Unternehmen, die die Steuern drücken können. Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament, erklärt sich das wie folgt. Es gibt natürlich den zentralen Grund, dass in Europa wir kein gemeinsames Unternehmenssteuerrecht haben. Und das gibt eben die Möglichkeit, damit Gewinne, die in einem Land erwirtschaftet wurden, in ein anderes zu verbuchen, wo die Steuersätze niedriger sind. Und unsere Studie zeigt, dass das in großem Maße auch genutzt wird. Welche Maßnahmen genau dazu führten, dass nomineller und tatsächlicher Steuersatz auseinanderklaffen, das sagt die Studie nicht explizit. Aber die Möglichkeiten, günstiger davonzukommen, seien vielfältig. Die Grünen erwähnen Steuerabsprachen einzelner Länder mit multinationalen Konzernen, unvollkommene Doppelbesteuerungsabkommen, die dazu führten, dass doppelt nicht besteuert würde, oder aber Patentboxen, mit denen etwa Forschungsleistungen von Firmen steuerlich begünstigt würden. Anreize zu setzen sei grundsätzlich in Ordnung, meint Sven Giegold. Was aber nicht geht, ist, dass über Patentboxen, zum Beispiel in Ländern wie Malta, wo praktisch nicht geforscht wird, benutzt werden, um Gewinne, die anderswo erwirtschaftet wurden, nach Malta zu verschieben und dort faktisch nicht zu besteuern. Die Grünen fordern verpflichtende, länderbezogene Steuertransparenz. Die Idee öffentlich zugänglicher Country-by-Country-Berichte gibt es bereits in der EU, bei denen Unternehmen mit einem Umsatzerlös von mindestens 750 Millionen Euro ihre Steuerdaten preisgeben. Je transparenter die Daten, desto größer der Druck der Öffentlichkeit und der Steuerverwaltungen auf die Unternehmen, sodass diese es sich dreimal überlegen, ob sie Teile ihrer Gewinne wirklich in Niedrigsteuerländer verlagern. So zumindest die Idee. Nach Meinung von Tobias Henze, Finanz- und Steuerexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, hat das Instrument aber auch Tücken. Die Steuerbehörden wissen genau Bescheid, wie viel Steuern ein Unternehmen in den verschiedenen Ländern zahlt. Wenn das aber an die Öffentlichkeit gelangt, dann stellt sich in der Tat die Frage, ob jetzt die Öffentlichkeit auch darüber entscheiden soll, ob das genug Steuern sind oder nicht. Deshalb kann das auch zu Fehlinterpretationen führen in der Öffentlichkeit. Wie man unterschiedliche Steuerstandards in der EU bekämpfen kann und wie mehr Transparenz möglich ist, darüber wird schon lange in Brüssel diskutiert. Es scheint, als würden die Vorhaben an einem einfachen Grund scheitern. Solange wir uns in der EU darüber einig sind, dass Steuergesetzgebung auf nationaler Ebene erfolgt, ist es logisch, dass das Ergebnis unterschiedlich ist. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir die Bestrebungen auf Ebene der EU vorantreiben, zu sagen, wir wollen ein einheitliches System für die gesamte Europäische Union haben.